Deutschlandfunk Kultur Interview. Sie arbeiten für das gemeinnützige Recherchezentrum Korrektiv und leiten dort das Fact-Checking-Team. Ja. Faktenüberprüfung also. Mhm. Was bedeutet das bei Ihnen ganz konkret? Ganz konkret bedeutet das, dass wir täglich vor allem das Internet mit bestimmten Tools durchforsten nach Falschmeldungen, vor allem die sozialen Medien, Facebook und Twitter. Wir durchforsten die nach Falschmeldungen und entscheiden dann, was wollen wir nochmal nachrecherchieren, wo stimmt irgendwas nicht. Und zwar entscheiden wir das nach den Kriterien, wie viele Leute interessieren sich wirklich dafür, wie viele Leute teilen das, wie viral ist die Sache. Und dann recherchieren wir gegen und wenn wir rausfinden, es stimmt oder es stimmt nicht, schreiben einen entsprechenden Artikel dazu und spielen den dann Facebook zu und hoffen, dass wir dann da unter den eigentlich verbreiteten Falschmeldungen als Related Article erscheinen. Sie spielen den dann Facebook zu, ja. So haben Sie es gerade formuliert. Das klingt ein bisschen konspirativer als es nein, ist. Nein, überhaupt Sie nicht. Haben da, Sie haben eine Vereinbarung. Diese Kooperation hat Ihnen auch, ja, auch Kritik eingebracht. Also der Vorwurf, dass Ihre Glaubwürdigkeit leidet, der liegt schon nahe dabei. Das kann ich ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen. Also der Vorwurf kam vor allem, vermute ich deswegen, weil zum einen wir natürlich eine Arbeit machen, die im Prinzip besser bei Facebook selbst aufgehoben wäre. Das ist das eine Argument, dem stimme ich auch zu. Facebook vertritt aber, ich bin nicht die Sprecherin von Facebook, aber die vertreten eben die Auffassung, sie sind kein journalistisches Medium, sondern sie sind eine Plattform und sind nicht für die Inhalte zuständig. Dann, wir bekommen aber auch, das ist das zweite Argument, was vielleicht einige ein bisschen misstrauisch gemacht hat, dass viele gedacht haben, wir bekommen Geld dafür. Wir bekommen kein Geld von Facebook. Das Einzige, was wir bekommen, ist quasi eine Liste der Inhalte, die Facebook-User selber als misstrauisch machen. Und Facebook spielt uns dann die Liste zu von Artikeln, die ausgeflaggt sind, als hier könnte was nicht stimmen, das ist möglicherweise eine Fake News. Und aus dieser Liste suchen wir uns dann die relevantesten aus, die wir überprüfen. Mhm. Dann geben wir unseren Text zurück an Facebook und werden dort veröffentlicht. Also wie notwendig es auf jeden Fall ist, Fake News oder Halbwahrheiten etwas entgegenzusetzen, das zeigt eine Studie, unter anderem die heute veröffentlicht wurde, sie ist im Tagesspiegel erschienen, stammt aus Großbritannien ursprünglich. Die Quintessenz daraus ist, 2/3 der 9- bis 11-Jährigen hätten nichts dagegen, wenn Facebook und Co. niemals erfunden worden wären, weil diese Jugendlichen nämlich unter dem leiden, was da so verbreitet wird. Also persönliche Beleidigungen natürlich, aber auch Fake News verunsichern diese Kinder und Teenager sehr, sehr stark. Das Fazit dieser Studie ist, da kündigt sich eine Rebellion an. So gern ich mich dem anschließen würde, ich fürchte, diese Sicht ist zu optimistisch. Ich glaube das auch nicht. Also erstens mal würde ich sagen, 9- bis 11-Jährige, die fangen gerade erst an mit der Mediennutzung oder mit einer kritischen Mediennutzung und mit einer Selbstreflexion über, wie benutze ich eigentlich Medien oder was machen die mit mir. Wenn man sich die Daten der ein bisschen Älteren anguckt, Jugendliche, junge Erwachsene, dann ist von denen in dieser Generation Facebook, Twitter, Instagram inzwischen das Hauptinformationsmedium. Also bei den uns älteren Menschen, also über 40, 50, 60, spielt das noch nicht so eine Rolle. Aber der Traum, dass die sozialen Medien wieder verschwinden würden als Informationsquelle, das können wir uns, glaube ich, abschminken. Ich glaube, das ist auch nicht der Punkt. Der Punkt, glaube ich, ist, und das, was Rebellion meint, dass wir durch unser Verhalten die sozialen Medien positiv beeinflussen können. Liegt darin die Chance? Die Chance liegt darin, dass, also wenn Kinder schon misstrauisch sind, Jugendliche misstrauisch werden, dann das ist eine gute Sache. Das zeigt mir, dass es wirklich notwendig ist, den Umgang mit Medien anders einzuüben. Also zu lernen, wie bewerte ich denn das, was ich lese, zum Beispiel auf Facebook oder auf Twitter? Ist das, was ich hier zugespielt bekomme in meiner Timeline oder von Freunden, ist das eigentlich wirklich glaubwürdig? Und wie kann ich denn überprüfen, ob es glaubwürdig ist? Und da ein bisschen reinzugehen, also in den Schulen die Kinder zu erziehen, aber auch in den Volkshochschulen Erwachsene besser auszustatten mit dem Umgang, wie nutze ich diese Medien und wie gehe ich auch selber damit um, dass ich Sender bin? Also was verbreite ich Sender selbst auch? Klar, das ist entscheidend, aber wenn ich mir das so anschaue, wir laufen doch da immer hinterher. Also ob Lehrer, ob wie Journalisten oder auch Sie in Ihrer Arbeit. Es wirkt auf mich wie ein Tropfen auf den heißen Stein und eben, dass man den Entwicklungen immer hinterherläuft. Das stimmt, aber die Standards sind eigentlich, also das, was ich gerade angesprochen habe, Medienerziehung, also zum Beispiel zu gucken, stimmt die Quelle eigentlich? Gibt es nur einen Menschen, der da zitiert wird? Oder gibt es mehrere Menschen? Gibt es nur eine Sichtweise, die mir hier unterbreitet wird? Oder gibt es vielleicht noch was anderes? Ist es nur ein Gerücht? Wie kann ich prüfen, ob es ein Gerücht ist? Also das ändert sich ja nicht, egal über welches Medium wir jetzt auch sprechen, ob das Snapchat, Instagram, Facebook oder die normale Zeitung oder die Tagesschau ist. Ich muss immer mein Gehirn mit einsetzen und muss gucken, stimmt das? Kann es stimmen? Ist das wirklich belegt? Sind die Quellen nachvollziehbar? Und das bleibt. Also, und dass da junge Leute stärker herangeführt werden müssen, aber nicht nur junge Leute, also dass man klarer machen muss, wie finde ich wirklich raus, was glaubwürdig ist, das ist sehr, sehr wichtig, egal mit welchem Instrument wir uns informieren. Das heißt, unter diesem Gesichtspunkt können wir das Netz ja, sagen wir mal, halbwegs in den Griff kriegen. Das wäre ein hoffnungsfroher Gedanke. Ich bin immer optimistisch. Also als das Radio erfunden wurde, waren, glaube ich, auch ganz viele Menschen da, die gedacht haben, jetzt ist der Weltuntergang. Das stimmt, genauso oft wurde es auch schon totgesagt. Genau. Und wir beide stehen jetzt also, immer noch hier. Ganz genau. Also ich denke, es geht mehr darum, die Leute darin zu erziehen, also die Kinder und die Erwachsenen darin zu erziehen, mit den einzelnen Medien, mit den Tools gründlich umzugehen und reflexiv umzugehen.